Schwule Rapper wollen mich fronten und das Mic explodiert. Deine Flows sind nicht maskulin, sie sind kastriert. Du rappst Octatime und meinst du, Bastard seist der Beste. Doch das beweist nur, du Bitch, beitest achtfach deine Texte. Ich komm mit Uzi zum Battle und er schieße Rapper, selbst schuld. Ich sagte doch, halt deine Fresse, yeah, Slut, was los? Deine wacken Parts patschen ja gar nicht, Nutten müssen im Stehen blasen, wenn mein Scheißschwanz hart. Du rappst von Liebe und Frieden oder irgend sowas, und zwar auf dem Rappers in Beat des Monats. Egal ob du ne miese Show machst, du kriegst leider keinen Applaus. Du hängst Wack MCs als Poster, ich am Fleischerhaken auf. Ich box dich, dumme Schwuchtel, und mach's mir auf deiner Couch bequem. Huren sagen, sie hören Hip-Hop, weil sie da zu tanzen gehen. Jeder dumme Spaß ist nach dem Battle mit mir ne Leiche. Rap hat doch nen Flavor, denn er schmeckt nach Scheiße. Du willst mich battlen, doch ich bleib gechillt, Hundesohn. Denn du bist der Lieblingsrapper der Bildredaktion. Ich mach keinen Diss-Track, ich verprügel dich mit nem Totschläger. Währenddessen verbrennt deine Fans deine Tonträger. Wack MCs wie du haben Spaß dran, sich gegenseitig zu fisten. Ich führ Krieg mit jedem Rapper und verprügel Feministen. Du meinst Battle-Rap sei kindisch, deine Texte sind deep. Doch ich nenn dich ne Schwuchtel, einfach nur aus Prinzip, du Prinz Pi, deutsche MCs tragen nen Ausschnitt, doch dank dein Tunnels denkt man sowieso, dass du ne Frau bist. Jeder zweite Trottel macht auf krank und übertriebener Junk, doch in Wirklichkeit ist jeder nun zurückgebliebener Punk. Yo, es ist klar, dass du Bitch nach nem Tritt vor Mike steppst, du glänzt nicht durch deine Flows, sondern Glitzersteinchen. Du bringst ein Album in 20 verschiedenen Versionen, machst du auch eine ohne alles drauf, behindert zu betonen. Yo, ich rap nicht von der Straße, denn die hab ich nie gesehen. Ich sitz eben nur 24/7 vorm PC. Missgeburt, was los? Jetzt ist langsam Zeit, mal einzusehen. Du coverst keine Tracks, du betreibst nur Biden in Extrem. Du willst mich battlen, doch ich bleib gechillt, Hundesohn. Denn du bist der Lieblingsrapper der Bildredaktion. Ich mach keinen Diss-Track, ich verprügel dich mit nem Totschläger. Währenddessen verbrennt deine Fans deine Tonträger.